Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Thank you. Yeah. Thank you. Naive Radio Show mit HDN. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann geht auf myspace.com/HDNDJ. Dort könnt ihr mich erreichen, könnt mich kontaktieren und schauen, wo ich demnächst so zu hören oder zu sehen bin. Und bei Fragen findet ihr die Playlist von dem Set, der mich We'll be right back. what they've given you. It's all a message in this community we know as house music. Take it from me, I've been doing it for many, many, many years. I mean, I've gone through the disco, I've gone through so many areas of music, from the original tracks of the Windy City to the beautiful sultry sounds of the East Coast. And now we're down to the basics once again. We're down to the raw element of the music. Thank you. Hörwerk. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 4 Wochen wieder. Vergessen, nächsten Samstag in Leipzig, Gieserstraße 6. Skepa Crew on Tour. So im Umsonstladen. one night.